weiß noch einmal, ich war auch der Erste gewesen, dann sagte meine Mutter, sollte losgehen und das Geld haben, dann nee, lassen der Vater, aber du kannst in den Laden gehen, da hat gerade die Ladenschelle gestellt. Da habe ich keine Zeit für, sagte sie, und verschwand. Und ich stand da als Kind, ich dachte, die hat ja Mut und musste lachen, dass sie da den Mut hatte zu sagen, ich habe keine Zeit, und es ging einfach. Und unser Vater war so ärgerlich, zack, kriegte ich einen in den Nacken, weil ich da gerade noch stand. So dachte ich. Das ist ja das letzte Mal. Du gehst jetzt in die weite Welt. Nimmst den Rucksack mit und gehst in den Brotkeller, nimmst du dir Brot mit. Dann gab es so Umhängekästen mit Pfefferminz, Fifi hieß das Pfefferminz. Wenn Sportfeste waren, dann gingen wir mit diesem Umhängekasten durch die Reihen und verkauften Fifi. Da war so eine Schublade, die zogst du, da kam das Geld rein und oben kam Fifi raus. Dachte ich, nimmst du die Fifi, hängst du um, davon kannst du leben und Brot hast du dann im Rucksack.